Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 51 des Gabelbissen Podcast. In der heutigen Folge gibt es ja so eine Art kleine Premiere, würde ich mal behaupten. Denn heute widmen wir uns mal einem Thema, das wir bis jetzt noch nie im Podcast hier hatten. Gleich vorweg, jemand, der nachher sagen wird, das klingt jetzt aber nicht so gut, das mag ich eigentlich gar nicht oder das will ich gar nicht probieren. Euch sei gesagt, hört euch die Folge mal an, gebt dem Ganzen eine Chance, denn auch wenn manches vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht so gut klingt oder einem jetzt vielleicht nicht so überzeugt, man sollte ihm doch eine Chance geben, denn manches ist besser, als man so vermutet. So, lange Rede, kurzer Sinn, um was geht's heute? Heute geht's halt um Innereienküche und da im Speziellen um ein ganz typisches österreichisches Gericht und zwar das Bäuschl oder wie man auch gerne sagt, das Bäischl. Ja, die Innereien sind eigentlich ein sehr wichtiger Bestandteil der österreichischen Küche. Früher war das eigentlich ein einfaches Essen, das man hauptsächlich vom Land her kannte. Innereien, ja, das war so eine Art Resteverwertung. Die Bauern hatten ja relativ wenig, man hatte nicht viel zur Verfügung. Und somit musste zum Beispiel bei einer Schlachtung von einem Schwein, einem Rind etc. alles verwertet werden, weil man kann ja nichts wirklich wegschmeißen, wenn man nichts hat, das eigentlich schadet, etwas zu entsorgen. Ja, und so hat man eben auch die Innereien verarbeitet. Ja, und am Anfang war das einfach ein klassisches Arme-Leute-Essen und erst mit der Zeit sind die mehr oder weniger salonfähig geworden. Gutes Beispiel wäre zum Beispiel die Kutelfleck-Suppe. Das war früher der Inbegriff vom Arme-Leute-Essen. Maximal, wenn man Kuteln Fleisch gekauft hat, hat man gesagt, ja, das kriegt maximal der Hund selber, würde man das doch nie essen. Heutzutage ist Kutelfleck-Suppe etwas ganz, ganz Besonderes, das man in der Gastronomie relativ schwierig bekommt. Es gibt einige Lokale, die haben es zu gewissen Zeiten und da wäre es zum Beispiel auch ratsam, wenn man sich anmeldet, weil der Ansturm bei diesem Gericht ist enorm, nach wie vor. Ja, früher waren ja Gerichte mit Innereien auch nicht so wie heutzutage eigenständige Hauptgerichte, sondern die waren als sogenanntes Zwischengericht gedacht, ja. In Kochbüchern konnte man erstmalig so um 17. bis 18. Jahrhundert darüber lesen. Da gab es dann eigene Kapitel, die sich mit der Innereienküche beschäftigt haben. Ja, und die Anna Dohm erwähnte in ihrem Kochbuch das große Wiener Kochbuch. Das kam so circa frühes 19. Jahrhundert raus. Ebenfalls eine Hülle an Innereiengerichten und damals nannte sie das Ganze also als Einscheibespeisen für die klassische Reihenfolge. Zum Beispiel jetzt zwischen Suppe und Hauptgang wurde noch eine Einscheibspeise dazwischen genommen, das war zum Beispiel jetzt irgendein Innereiengericht. Kommen wir aber jetzt einmal zum Bäuschl. Das Bäuschl ist ein Urwiener Gericht, kann man so sagen. Und wenn ihr euch erinnert, ich habe schon öfters erzählt, dass gewisse Gerichte von den Kronländern der österreichischen Monarchie als Basis importiert wurden und dann von den hier ansässigen Köchen verfeinert, erweitert etc. und somit eingebürgert wurden und somit zu österreichischem Essen gemacht wurden. Beim Bäuschl ist das nicht so. Das Bäuschl hat wirklich rein österreichische Wurzeln. Und so wie ich schon erwähnt habe, geht das Ganze auf die Armen zurück. Man hatte einfach kein Geld und musste einfach das bekommen, was es gab für wenig oder was man einfach wiederverwenden konnte. Und so wurde das Bäuschl mehr oder weniger kreiert. Damals verwendet man zum Beispiel jetzt von Tieren natürlich alles, ja. Füße, Kehlen, Leber, Nieren zum Beispiel, Lunge, Herz, Hirn und was man halt sonst noch verwerten konnte. Anders gesagt, es war einfach eine Resteverwertung nach einer Schlachtung. Ja, mit der Zeit hat sich das Rezept natürlich immer erweitert und verfeinert. Ja, und irgendwann hat es dann doch den Einzug im Bürgertum gefunden und zwar mit der Erfindung oder ja, der Entwicklung des sogenannten Salonbeuschels. Was das genau ist, erkläre ich dann später. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs hat das Bäuschel, wie soll man das jetzt sagen, eine Art Boom erlebt. Ja. Vorteil war, die Zutaten, die ich benötigt habe, waren billig, aber auch nahrhaft. Und da hat man natürlich oft mit Innereien gekocht, weil was hatte man zu der Zeit schon auch wieder nichts und da musste Essen billig sein und nahrhaft sein. Und da war eben sowas ideal. Und da war das Bäuschel dann einfach das Gericht des Tages, sage ich jetzt einmal. Mittlerweile ist das Bäuschel, wie soll man sagen, der Inbegriff des klassischen Beiselgerichts. Es gibt so eine gewisse Schicht an Leuten, Beiselgeher, die ihr Stammbeisel mehr oder weniger anhand vom Bäuschel bestimmen. Die sagen, dort wo es ein gutes Bäuschel gibt, das soll mein Stammlokal werden, weil dort passt generell alles. Machen wirklich einige, was man so hört, und die Qualitätsunterschiede bei den Beiseln, was das Bäuschel betrifft, ist ja durchaus ziemlich groß, was ich mir habe sagen lassen. Ja, und das Bäuschel hat ja auch noch bei den österreichischen Speisefolgen einen fixen Stammplatz. Und zwar kann man sagen, ist das auch Teil des legendären Gabelfrühstücks. Ihr wisst, das Gabelfrühstück ist ja ein Frühstück nach dem eigentlichen Frühstück, hat den Namen ja daher, weil man es mit der Gabel isst. Dazu würde ja auch zum Beispiel der Gabelbissen zählen oder auch ein Gulasch. Und da gehört eben auch das Bäuschel dazu. Bäuschel kommt ja eigentlich vom Bäuschel. Okay, also schreiben wird man es ja, oder schreibt es heutzutage mit einem E, aber eigentlich kommt es vom Bäuschel mit Umlaut A. Und das wiederum stammt vom Bausch und da wiederum vermutet man, dass es auf die Lunge zurückgeht, denn der Bausch beschreibt in gewisser Hinsicht die Beschaffenheit der Lunge. Ja, und da kommt man auch gleich zu den klassischen Zutaten. Klassisch wird eben eine Lunge verwendet, Herz und Zunge. Das Gericht kann man also in gewisser Art und Weise als ein Ragout mit Innereien beschreiben und das Ganze wird dann neben den Innereien kombiniert mit einem Wurzelwerk und noch einigen anderen Zutaten. Abhängig von der Region kann natürlich auch die Wahl der Zutaten variieren. In gewissen Regionen wird zum Beispiel die Zunge weggelassen, in anderen Regionen verzichtet man auf das Herz, da kommt dafür nur Lunge rein. Also da kommt wieder ganz stark auf die Region von Österreich an, was denn genau reinkommt. Man kann natürlich auch die Innereien der verschiedensten Tiere verwenden. Als nobelste Variante gilt aber das Kalbsbäuschel. Kalbsbäuschel ist eine Variante oder ist eigentlich die Basis des Salonbäuschels. Aber man kann es auch mit Schwein machen, Schaf, Ziege, ja, und sogar Fisch. Ich habe gesagt, es kommen noch andere Zutaten hinein. Da hält man zum Beispiel mal Essiggurkel oder Kapern, aber auch Zitrone. Man findet auch Sardellenpaste, Sardellenfilets, ja, und noch einige andere Sachen. Ja, und es gibt natürlich eine ganz, ganz klassische Beilage zum Bäuschel und das wären Semmel oder Serviettenknödel. Gleich ein Tipp noch, bevor wir in späterer Folge zum Rezept kommen. Ganz, ganz wichtig, wenn man ein Bäuschel machen möchte, ist die Wahl der Zutaten. Und zwar bei den Innereien solltet ihr immer darauf achten, dass die noch schön rot sind und fest sind. Die sollten nie und nimmer schwammig sein. Wenn die so sind, lasst sie dort, wo sie sind. Das ist okay, die können dort weiter liegen bleiben. Aber wir kaufen das nicht. Wir wollen schön rot und fest. Denn wenn schwammig ist, deutet es auf schlechte Qualität hin und das wollen wir ja beim Bäuschel nicht haben. Bei der Zubereitung selbst, die ist ja im Grunde gesehen nicht wirklich schwer. Das Aufwendigste ist aber die Zubereitung der Lunge. Denn hier muss ich zunächst die Luftröhre und die Bronchien weggeben. Sollte man, Denn wenn man das nicht tut, ist es nicht so angenehm zu essen, sieht vielleicht optisch auch nicht gerade so ansprechend aus. Teilweise durch die Luftröhre ist dann auch nicht wirklich genießbar. Und von daher sollte man das immer entfernen. Und da geht halt schon sehr, sehr viel Zeit drauf, weil das ist wirklich aufwendig. Die restliche Zubereitung hingegen ist wirklich ganz, ganz einfach. Das gleicht ja schon fast Zubereiten von ganz normalen Gulasch. Ich habe vorher erwähnt, dass es vom Bäuschel verschiedenste Varianten gibt. Fangen wir mal mit dem klassischen Bäuschel an. Hier wird normalerweise Lunge, Herz und Zunge verwendet. Und wie gesagt, abhängig von der Region kann eine Zutat wegfallen, ausgetauscht werden oder es wird nur Lunge verwendet. Dazu kommen dann Suppengemüse oder auch Wurzelwerk. Der Sud, den ich daraus dann habe, wird mit einer Einbrenn gebunden. Ja, und verfeinert wird das in der Regel mit Essiggurkel, den Kapern, von den Kräutern her mit getrockneten Thymian oder Majoran. Hier kann man dann variieren, wie intensiv man es halt noch den Kräutern haben möchte. Ja, und dann braucht man noch Salz, Pfeffer, Lorbeer und Essig. Das Wiener Salonbäuschel ist eine ganz spezielle Variante vom klassischen Bäuschel. Hier verwendet man hauptsächlich oder eigentlich nur Zutaten vom Kalb und da auch nur Lunge und Herz. Der Unterschied besteht außerdem noch zum klassischen, dass das Salonbäuschel besonders pikant gewürzt wird. Ja, und vorm Servieren wird das Ganze noch mit ganz normalem Gulaschsaft und Schlagobers verfeinert. Eine weitere Abart wäre das Rieslingbäuschel. Das ist im Endeffekt der Zubereitung des klassischen oder den Zutaten des klassischen ident. Wesentlicher Unterschied besteht darin, dass ich das Gericht mit einem Achterl Riesling verfeinere. Man kann natürlich auch, wenn man keinen Riesling hat, einen anderen Wein nehmen. Wichtig ist ein Weißwein. Mit Rotwein macht man das nicht. Das macht man eigentlich immer mit Weißwein. Dann eine spezielle Variante wäre auch noch das Fischbäuschel. Das ist im Endeffekt wie ein klassisches Bäuschel, nur wie der Name schon vermuten lässt, setzt man hier auf die Innereien vom Fisch. Natürlich wird die Galle hier nicht verarbeitet, weil dann wäre es absolut ungenießbar. Ja, und besonders gerne verwendet man beim Fischbäuschel übrigens Karpfen. Da gibt es ein ganz eigenes Wiener Gericht sogar dazu. Eine Abart vom klassischen wäre auch die Bäuschelsuppe. Die ist im Geschmack stark säuerlich, also es wird um einiges mehr sauer zubereitet als das klassische. Es wird auf der anderen Seite auch weniger raffiniert gewürzt, das heißt, ich gebe jetzt nicht so viel Thymian rein, Majoran oder verzichte gänzlich darauf. Ja, und ich binde das Gericht auch nicht so stark, wie ich jetzt das klassische Bäuschel binden will. Ja, na klar, ich will ja auch eine Suppe haben und jetzt nicht so ein Ragout, das ein bisschen fester ist. Ja, und das Bäuschel findet in der Wiener Küche auch noch eine Verwandte, und zwar das Bruckfleisch. Das ist von der Zubereitung her wenig anders. Hier wird mal gebraten und es werden auch mehr Zutaten verwendet. Aber dadurch, dass es nur verwandt ist und in vielerlei Hinsicht doch anders ist, werde ich da mal eine eigene Sendung über das Bruckfleisch dazu machen. Gut, dann würde ich vorschlagen, genug der grauen Theorie, kommen wir zum Rezept der heutigen Sendung. Und da möchte ich euch ein Rezept vorstellen, ein Bäuschel nach Art meiner Oma. Denn vor ein paar Tagen war ich bei meiner Oma zum Mittag zu Gast und die hat, weil ich es einfach mal kosten wollte, ein Bäuschel gemacht. Ich selbst bin ja nicht so der große Innereienkoch, teilweise auch nicht gerade der große Innereienesser, um ehrlich zu sein. Ja. Es gibt gewisse Dinge, die mag ich doch recht gern in puncto Essen. Beim Verarbeiten, ja, ist es noch nicht so ganz meines. Beim Bäuschel ist es ein bisschen anders, weil die Hauptzutaten doch nicht so sind wie zum Beispiel die Leber von der Beschaffenheit. Okay, kommen wir aber zum Rezept. Also wie gesagt, heute gibt es ein Bäuschel nach Art meiner Oma. Und für 4 Personen benötigen wir hier ein Schweineherz, eine Schweinezunge, ein Bund Suppengemüse, Salz, Majoran getrocknet, Thymian getrocknet, eine mittlere Zwiebel, so circa 80 Gramm Mehl. Ein bisschen mehr sollte man generell haben, weil das braucht man vielleicht noch für den Rahm, der noch in weiterer Folge dazukommt. Außerdem benötigen wir 80 Gramm Butter, Essiggurkel, so grob gesagt 5 bis 6 Stück, kann mehr, kann auch weniger sein, das überlasse ich euch. Dann noch etwas vom Essigsud, wo die Gurkel eingelegt sind. Und weiters benötigen wir noch 2 bis 3 Lorbeerblätter, etwas Kapern und Sauerrahm. Zunächst einmal müssen wir das Herz und die Zunge mit den Lorbeerblättern gemeinsam kochen, und zwar für so circa 1,5 Stunden herum. In der Zwischenzeit nehmen wir unser Suppengemüse und schälen das Ganze. Ja, und wenn dann die 1,5 Stunden verstrichen sind, kommt das geschälte Suppengemüse, Salz und Pfeffer. Hier nehmen wir am besten ganze Pfefferkörner, geben wir dazu und lassen das für so circa 30 Minuten mitkochen. Ja, in der Zeit sollte dann die Innereien und das Gemüse schon angenehm weich sein. Somit nehme ich das Ganze aus dem Sud heraus und schneide alles schön fein nudelig. Also schön das Gemüse in feine Stifte und Herz und Zunge schön fein nudelig schneiden. Den Sud kann ich in der Zwischenzeit natürlich weiter köcheln lassen bei offenem Deckel, damit er ein wenig einreduziert. Die Innereien plus das Gemüse geben wir noch nicht hinzu. Nun nehmen wir die Zwiebel, schälen die und schneiden den schön kleinwürfelig. Danach nehmen wir unsere Butter, zerlassen die in einem kleinen Topf, geben den Zwiebel dazu und dünsten den mal ganz leicht an. Ja, und dann geben wir noch das Mehl dazu, rühren schön um, damit wir eine breiige Masse bekommen, die sogenannte Einbrenn. Ja, und dann geben wir noch ein wenig Wasser zu der Einbrenn dazu, damit ich jetzt nicht so eine ganz feste Masse erhalte. Ja, und das Ganze kommt dann mit den restlichen Zutaten zurück in den Sud und dort lasse ich es dann weiter köcheln. Wir haben natürlich nichts vergessen. Wir haben noch unsere Essiggurkel und die Kapern. Wie gesagt, bei den Gurkel kann man so 5 bis 6 Stück nehmen, abhängig von der Größe. Könnt aber gerne auch mehr nehmen. Und bei den Kapern, wenn ihr die kleinen habt, würde ich sagen, also 2 bis 3, eventuell auch 4 Teelöffel davon, das man verwendet. Das Ganze wird mal schön klein geschnitten und dann zu den restlichen Zutaten in den Topf gegeben. Das lasse ich dann nochmal aufkochen, ein bisschen verkochen, so 10-15 Minuten, immer bei offenem Deckel, damit schön einreduziert. Ja, und zu guter Letzt nehme ich noch so circa einen halben Becher Sauerrahm. Da gebe ich vielleicht so 2 bis 3 Esslöffel Mehl dazu, das verrühre ich dann und gebe es zu guter Letzt noch zu meinem Bäuschel dazu, verrühre das, damit es schön sämig wird, lass vielleicht noch einmal kurz aufkochen und dann kann ich es noch mit Salz, gemahlenem Pfeffer und wenn ich möchte auch noch Essig abschmecken. Ja, und dann ist das Bäuschel eigentlich schon fertig und das serviere ich dann klassischerweise mit einer Servietten oder einer Semmelknödel. Wie bereits Anfang erwähnt, wenn ihr euch denkt, naja, das ist nicht so meins, probiert es wirklich einmal aus. Wenn ein Beisel in Wien oder auch egal wo in Österreich Bäuschel hat, gebt dem Gericht eine Chance, es schmeckt wirklich gut. Herz und Zunge sind zum Beispiel wunderbare Zutaten, wenn man es nicht weiß, würde man nicht wissen, dass man da jetzt in der Reihe isst. Also das kann ich euch sagen, gebt ihm eine Chance, es ist wirklich ein gutes Gericht. Ja, bevor ich dann zum eigentlichen Ende der heutigen Folge komme, habe ich noch ein paar Sachen in eigener Sache. Und zwar habe ich mir immer wieder schon überlegt, ob ich nicht auch mal typische österreichische Produkte im Rahmen des Gabelbissen ein bisschen vorstellen könnte. Sprich, kleines Beispiel, man kennt sie, die Mannerschnitten. Da haben wir gedacht, da könnte man vielleicht erzählen, wie ist es denn zu den Mannerschnitten gekommen, was sind Mannerschnitten überhaupt und was man noch so alles darüber erzählen kann und vielleicht auch ein Rezept mit Mannerschnitten. Auf der einen Seite denke ich mal, das wäre sicherlich interessant, Auf der anderen Seite habe ich in gewisser Hinsicht die Befürchtung, das könnte ja als Dauerwerbesendung aufgefasst werden. Und das ist es, was ich eigentlich nicht mit dem Gabelbissen erreichen möchte. Und darum ist eure Meinung jetzt gefragt. Wie würdet ihr solche Folgen von Gabelbissen empfinden? Würdet ihr sagen, hey ja, das klingt interessant, erzähl uns was über Mannerschnitten, Mozartkuchen, Almdudler etc. etc. Oder sagt ihr, na bitte nicht, bleib so wie du bist, mach das, was du uns jetzt erzählst, das ist viel interessanter, als wenn du über Produkte erzählst. Würde mich freuen, wenn ihr mir hier ein entsprechendes Feedback bringt. Wie ihr mich erreichen könnt, ja, ich erwähne es immer wieder, das erfahrt ihr natürlich im Abspann. Ja, und dann hätte ich mir mal noch überlegt, das ist jetzt noch ja, fast 2 Jahren, also im Jänner 2015 wird der Gabelbissen ja dann 2 Jahre alt, dass man dann vielleicht irgendwann Anfang 2015 bis spätestens Mitte 2015 ein Hörerinnen-Treffen machen könnten. Als Ort hätte ich mir ja als naheliegendes Wien gedacht. Da würde mich generell mal interessieren, wer von euch hätte denn Interesse an so einem Hörertreffen? Kurz, was ich mir gedacht habe, da könnten wir uns eventuell wo nicht nur im Wirtshaus treffen und plaudern oder im generellen Beisel, egal wo, sondern da könnten wir auch gemeinsam klassische österreichische Küche kochen. Wirklich genaue Überlegungen etc. gibt es nicht, das wäre das Grobkonzept. Und auch hier würde mich freuen, wenn ich ein bisschen Feedback bekommen könnte, ob euch so ein Hörertreffen interessieren würde. Ja, und wenn euch denkt, Gabelbissen ist super, ich würde ihn gerne unterstützen, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, das könnt ihr machen, auf der einen Seite mit Flatterklicks, da habe ich ja jetzt schon einige bekommen und an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank dafür. Und auf der anderen Seite könnt ihr mich mit Auphonic Credits auch unterstützen. Auphonic ist ein Dienst, der dann mehr oder weniger den Podcast audiotechnisch aufbereitet und das in einer relativ oder finde ich sehr guten Qualität. Mehr Details zu den ganzen Unterstützungen, das findet ihr bei mir im Blog unter gabelbissen.at. Ja, bevor ich jetzt wirklich zum Ende komme, vielleicht noch eine kleine Vorschau auf die nächste Folge. Da gibt es dann einen weiteren Teil vom Weinigen und da schauen wir uns mal an, wie es nach dem Sturm so weitergeht. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören, wünsche euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.